alles Tanzwahl. Es wird gelogen wie jedes Mal, um mehr Wähler zu bekommen. Gute Werbung ist halb gewonnen. Manche durchschauen diesen Trick, andere machen wieder mit. Es ergreift von dir Besitz, obwohl du weißt, dass alles Lüge ist. Such den Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge, Ehrlichkeit und Intrige. Lügen ist leichter als die Wahrheit erzählen, Lügen ist doppelt so bequem. Such den Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge, Ehrlichkeit und Intrige. Lügen ist leichter als die Wahrheit erzählen, Lügen ist doppelt so bequem. Steuern runter, die Renten rauf. Welch ein Idiot, wer das auch glaubt. Was wir kriegen, ist Hartz IV. Mehrwertsteuern auf unser Bier. Sie verarschen uns nach Strich und Faden. Dreschen weiter ihre Phrasen. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Schweigen ist Scheiße, wir sind das Volk. Wir sind das Volk. So den Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge, Ehrlichkeit und Intrige. Lügen ist leichter als die Wahrheit erzählen, Lügen ist doppelt so bequem. Such den Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge, Ehrlichkeit und Intrige. Lügen ist leichter als die Wahrheit erzählen, Lügen ist doppelt so bequem. Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge, Ehrlichkeit und Intrige. Lügen ist leichter als Wahrheit erzählen, Lügen ist doppelt so bequem. Such den Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge, Ehrlichkeit und Intrige. Lügen